Es ist nicht die Sache von Stephen Wolfram, vor großem Publikum zu sprechen und Anzug und Krawatte zu tragen. Und doch nimmt sich der Mathematiker Zeit und beantwortet geduldig Fragen, als er diese Woche in München ist. Wenn er dann über sein jüngstes Projekt spricht, ist der in den USA lebende Wissenschaftler und Unternehmer nicht mehr zu bremsen. Seit Mitte Mai ist die semantische Suchmaschine Wolfram Alpha online, die rein äußerlich, also im Design, der Suchmaschine von Google ähnelt. Der Start für die jüngste Unternehmung des britischen Mathematikers Stephen Wolfram verlief äußerst erfolgreich. Presse und Wissenschaftswelt waren voll des Lobes für die neuartige Suchmaschine. Stephen Wolfram ist denn auch froh, Mitte Mai gestartet zu sein. We have a vastly better idea of kind of what. Wir haben mittlerweile eine viel bessere Vorstellung davon, wie die Interaktion unserer Nutzer aussieht, als vor dem offiziellen Start. Trotzdem war es für uns eine schwierige Entscheidung, jetzt zu starten. Wir hätten gut und gerne auch noch 6 Monate oder ein Jahr warten können, um unseren Datenbestand weiter zu füttern. Aber wir waren uns eben nicht sicher, ob das dann auch die Daten sein würden, die unsere Benutzer tatsächlich interessieren. Wolfram Alpha ist eine semantische Suchmaschine. Sie indexiert keine Seiten, so wie das Google und Bing tun, sondern sie führt im Hintergrund Rechenaufgaben aus, die sie wiederum aus einem riesigen, von Experten bei Wolfram Alpha gepflegten Datenpool rekurriert. Als Ergebnis der mathematischen Berechnungen erhält der Benutzer Fakten. Stephen Wolfram wird deshalb auch nicht müde, die Unterschiede zwischen den herkömmlichen Suchmaschinen zu betonen. Diese scannen quasi Internetseiten ein und verschlagworten deren Inhalte. Wir wollen das Wissen der Welt, das wir in eine systematische Struktur einpassen, als Grundlage für Berechnungen verwenden. Dazu wollen wir Fragen ermöglichen, selbst wenn es für sie noch keine Antworten gibt. Für Stephen Wolfram gab es nach dem Start seiner semantischen Suchmaschine erstaunliche Ergebnisse und Überraschungen, mit denen er so nicht gerechnet hatte. Eine der Überraschungen war die Vielfalt, mit der man Dinge ausdrücken kann. Wir dachten, wir hätten alle grammatikalischen Strukturen berücksichtigt, wie sich also die Nutzer ausdrücken, um Wolfram Alpha Fragen zu stellen. Aber da haben wir uns getäuscht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Leute die Idee hinter Wolfram Alpha so gut verstehen würden. Wir können zwar nicht alle Fragen beantworten, aber wenn wir uns die Suchanfragen detailliert anschauen, dann ist selten eine verrückte Frage dabei. Eigentlich stellen wir fest, dass die Fragen meist sehr klug sind und wir in der Lage sein sollten, auch diese Fragen zu beantworten. Yes, reasonable, we should be able to do that. Allein 200 wissenschaftliche Mitarbeiter sind mit der Pflege des Datenpools von Wolfram Alpha beschäftigt. Als nächsten Schritt will Stephen Wolfram nun seinen Dienst monetarisieren, das heißt Geld verdienen. Werbeanzeigen gibt es jetzt schon. Künftig soll es unter anderem auch möglich sein, Wolfram Alpha auf kommerziellen Webseiten mittels API-Schnittstelle einbinden zu können.